Time is tight. Man merkt fast nicht, dass dieser Song vorbei ist. Ruhe bitte im Studio, wir senden. Wir haben noch einen kleinen Kommentar zu dem eben gehörten. Sondern was? Ich bin irritiert im eigenen Studio hier. Naja, also ich finde, auf der einen Seite ist es wichtig, die gerade gehörten Informationen öffentlich zu machen und da einen Umgang mitzufinden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man sich einfach klar machen muss, dass seit Jahren in Deutschland, aber auch gerade in anderen europäischen Ländern der Sozialstaat zurückgebaut wird und damit auch massive soziale Kämpfe geschürt werden. Und natürlich ist die Antwort des Staates darauf, einfach diese mit Gewalt zu unterdrücken. Sonst würde diese gesamte Sozialpolitik keinen Sinn machen. Und ich denke, in diesem Kontext darf auch das, was wir gerade gehört haben, nicht erstaunen. Und wir müssen auch wissen, dass es das ist, was öffentlich ist, was nochmal die Frage stellt, was kriegen wir eigentlich alles nicht mit? Und wo lohnt sich vielleicht auch noch weitere Recherche, um rauszufinden, was der Staat in den nächsten Jahren noch alles so mit uns vorhat. Danke. Ja, und also ich würde, glaube ich, ziemlich recht geben, aber also für so Recherchen sind halt tatsächlich diese kleinen Anfragen extrem wertvoll, also weil da interessante Sachen sind, also die sind ziemlich unzugänglich, weil die halt so eine schicke Nummer haben wie 18-404 oder so, aber ja, da kann man so ein bisschen rumklicken und die werden halt auch aufbereitet, sage ich mal, auf den Parteiwebseiten und also ich meine, mir fallen auch Sachen ein, die bei der Linken zu kritisieren werden, aber diese Anfragen sind halt super wertvoll. So, da hat der Bosbach schon recht. Einfach. Ja. Und ich glaube, der Bosbach hat recht, ist auch ein schönes Schlusswort. Das wird uns nicht nochmal passieren. So, wir haben jetzt noch 2,5 Minuten Zeit. Und wir können nur noch damit verbleiben, euch auf die diversen Kanäle zu verweisen, auf denen ihr uns erreichen könnt, wenn ihr in den nächsten 4 Wochen die Sendung vermisst. Das ist zum einen unsere E-Mail-Adresse freedom@gmx.de, freedom, F-R-E-E und dann dumm, @gmx.de oder net? De. De. Außerdem haben wir auch einen Facebook-Account für Reducation, R-A-I-Ducation. Ja. Und natürlich als Freedom gibt es einen Facebook-Account und ich glaube einen Twitter-Account gibt es auch, wenn den jemand pflegt und eine Website, freedom.net. Da gibt es auch das Archiv und bald auch diese Sendung als Podcast. Wann genau, kann man noch nicht versprechen, aber das kriegen wir hin. Und sonst verbleiben wir bis mit lieben Grüßen bis zur nächsten Sendung. Die ist am 20. März. Jetzt können alle nochmal in der Runde hier ein fröhliches Tschüss ins Mikro sagen und dann verabschieden wir uns passend zum letzten Beitrag mit Police State von Dead Press. Tschüss! Tschüss. Tschüss.